Warbeck von Friedrich von Schiller. Erster Aufzug. Hof der Herzogin Margareta zu Brüssel. Die Szene ist eine große Halle. Brustbilder aus Bronze sind in Nischen aufgestellt. Erster Auftritt. Graf Hereford mit seinen 5 Söhnen tritt auf. Sir William Stanley. Hereford. Dies ist der heimsche Herd, zu dem wir fliehen, ihr Söhne, dies der wirtliche Palast, wo Margareta, die Beherrscherin des reichen Niederlands, ein hohes Weib der teuren Ahnen denkt, die Freunde schützt des unterdrückten alten Königsstamms und den Verfolgten eine Zuflucht beut. Sich umschauend. Die werten Bilder eurer Könige, der edeln Yorks erhabene Gestalten, seht ihr an diesen Wänden ringsumher, gleich freundlichen Hausgöttern, grüßend winken, von frommen Schwesterhänden aufgestellt. Hier wird die rote Rose nicht gesehen, und glänzend darf die Weiße sich entfalten, das Wappen eines herrlichen Geschlechts mit diesem Zeichen, das wir feindlich jetzt an unsere Hüte stecken, künden wir dem Lancaster die Lehenspflichten auf und schwören Blutgefehde dem Tyrannen. Er steckt die weiße Rose an den Hut, die Söhne folgen. Stanley. Mit Kummer seh ich mit entrüstetem Gemüt den edlen Hereford, den tapfern Greis, den strafbaren Schritt auf diesen Boden setzen und das verhaßte Zeichen der Empörung aufpflanzen in dem feindlichen Palast. Ja, auch der Söhne unberatene Jugend reißt er in sein Verbrechen töricht hin, raubt ihrer Heimat sie und ihrer Pflicht und weiht sie einer schmählichen Verbannung. Hereford. Verbannung ist in England, wo des Throns ein Räuber, ein Tyrann sich angemaßt. Lord Hereford hat seine Lehen und Länder im Stich gelassen, um sein treues Herz zu seinem wahren Oberherrn zu tragen, der hier zur Freude aller Wohlgesinnten, gerettet durch ein gnädiges Geschick, vom Tod erstand, vom Grabe wiederkam. Stanley. Ist's möglich? Wie? Betrogner alter Mann, auch euch hat dieses freche Gaukelspiel betört, das ein ohnmächtiger Hass ersann, der Hass nur glauben kann? Grausam fürwahr und ganz unbändig ist dies yorkische Geschlecht und keck zu jeder ungeheuren Tat. Gewütet hat es mit Verrat und Mord, da es noch mächtig waltete, jetzt, da den Stachel ihm ein gnädger Gott geraubt, webt es der Lüge trügliches Gespinst, und lieber gäb es einem Abenteurer das Reich zum Raub hin, ehe es duldete, daß ein Lancaster friedlich es beglückte. Hereford. Der edle Stempel yorkischer Geburt, der Majestät geheiligtes Gepräge, erlügt sich nicht. Was in dem Angedenken der Treugesinnten unauslöschlich lebt, ahmt keines Gauklers Maske täuschend nach. Die Welt ist überzeugt, sie glaubt an Richard, das Herz der Anverwandten hat geredet, 3 große Könige erkennen ihn für Edwards Sohn und ehren ihn als Fürsten, und fürstlich, sagt man, soll sein Anstand sein, sein Denken königlich und jede Tugend des Hauses York soll sichtbar aus ihm strahlen. Stanley. Wie? Edwards Sohn, der zarte Prinz von York, den mit dem Bruder schon die frühe Gruft verschlungen, dessen moderndes Gebein der Tower verbirgt, wo er gemordet ward, der wäre plötzlich aus dem Grab zurückgekehrt, um hier in Brüssel aufzuleben. Wohl, eine mächt'ge Zauberkünstlerin ist Margareta. Tote weckt sie auf, mit ihrem Stab erschafft sie Königssöhne, und Greise gibt es, achtungswerte Männer, die an das Märchen glauben oder doch sich also stellen, um den alten Zwist, den traurigen Streit der Rosen zu erneuern, der so viel Jammers auf das Reich gehäuft. Herford. Mich soll kein Märchen hintergehen, ich werde selbst sehn, und nur dem eignen sichern Blick, der Stimme nur des Herzens, werd ich glauben. Das Blut wird sprechen, denn im Blute tief lebt mir die Neigung zu dem teuren Haus der York, vom Ahn zum Enkel fortgeerbt. Nichts soll das Zeugnis einer ganzen Welt mir gelten, wenn das Blut sich nicht verkündigt. Stanley geht auf ihn zu und fasst ihn bei der Hand. Noch ist es Zeit, gebt redlich treuem Rat Gehör, lasst euer würdig graues Alter das Spielwerk nicht grausamer Arglist sein, geht in die Schlinge nicht des falschen Weibes, das alle Wut und allen grimmigen Hass der beiden Häuser wälzt in seiner Brust, dem unersättigt heißen Rachetrieb gleichgültig Länder und Geschlechter opfert und achtet keines menschlichen Geschicks. Noch an der Schwelle wendet um, eh ihr, zu spät bereuend, den verstrickten Fuß in des Betruges Netz gefangen seht. Herford fixiert ihn. Die Wahrheit fürchtet ihr, nicht den Betrug. Es ist Richard, mir zeugt es euer Hass. Stanley. Törichter Mann, ihr wollt es, gehet hin und raubt auf ewig euch die Wiederkehr. Herford, dies gute Schwert wird meinem Könige sein Reich eröffnen, mir mein Vaterland. Die Söhne greifen an ihr Schwert und geraten in Bewegung. Zweiter Auftritt, Bischof von Ypern zu den vorigen. Bischof, wer darf des, Worte fehlen, Eisenklang in diesen Hallen wecken, haltet Ruhe, my Lords, dem Frieden heilig ist dies Haus. Herford, so schafft den Lancaster mir aus den Augen, der übermütig hier im eignen Sitze der Yorks wie dort in England will gebieten. Stanley, Verräter nenn ich so, wo ich sie finde. Herford, die Yorks und Lancaster, Worte fehlen. Bischof tritt zwischen sie. Nicht weiter, edle Lords, habt Ruh, my Lords, erkennet, wo ihr seid und ehrt das fromme Gastrecht dieses Hauses, denn angefesselt liegt an diesen Pforten die wilde Zwietracht und der rohe Streit, hier muß der alte Streit der Rosen schweigen, die hohe Frau, die hier gebietend waltet, geöffnet hat sie ihren Fürstenhof in Brüssel beiden kämpfenden Parteien, und zu vermitteln ist ihr schönster Ruhm. Stanley, wohl, hier ist jeder ein willkommener Gast, der gegen England böse Ränke spinnt. Bischof, auch euch, my Lord, beschützt das heilge Gastrecht, den stolzen Boten eines stolzen Feinds. Zeile fehlt. Bischof, sie ist die Schwester zweier königlichen Yorks, und hilfreich, wie's der Anverwandten ziemt, gedenkt sie ihres, Worte fehlen, Geschlechts, das unter Missgeschick der Zeiten fiel. Wer soll sich ihres ausgestoßenen Stamms, des länderlosen Flüchtigen erbarmen, wenn sie die, Worte fehlen, ihm ihres Hauses Pforten pflichtlos schließen wollte? Die Götter sind für Lancaster, er herrscht, und York hat nichts als, Worte fehlen, Mitleid verdient, Worte fehlen, und Worte fehlen. Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht in Worte fehlen, den Abgesandten König Heinrichs Ehren. Herford, ein glänzend Muster frommer Schwester treu und Mutterliebe stellt die Fürstin auf in diesen herzlos, Wort fehlt, vergessenen Zeiten. Nach Brüssel wallen alle treuen Herzen, die für das edle Haus der York Verfolgung dulden, und Worte fehlen. Auch hat der Himmel sichtbar sie beglückt. Vom Grabe rief er ihr den teuren Neffen, den längst für tot Bejammerten, zurück. Verjüngt sieht sie den schon erstorbenen Stamm in diesem edeln Königszweige grünen. Wo aber ist er, dieser teure Herzog, dass ich mit frommem Kniefall ihn verehre? Bischof, ihr werdet ihn alsbald an meiner Fürstin Hand erscheinen sehen, denn diese Menge, die sich dort, Worte fehlen, mit freudigem Strom in dieser Halle drängt, verkündet uns, dass sich die Fürsten nahen. Dritter Auftritt, Margarete und Warbeck als Herzog von York. Vorausgehen, Worte fehlen, und Edelleute folgen. Belmont spricht im Hereintreten mit der Herzogin, welche einen forschenden Blick umherwirft. Warbeck wird gleich bei seinem Eintritt von Menschen umdrängt, welche seine Hände, seine Kleider küssen und ihm liebkosen, dass er sich ihrer kaum erwehren kann. Er zeigt eine große Bewegung und winkt allen freundlich zu. Margareta, sich eine Zeit lang an diesem Schauspiel weidend. Ja, er ist's. Ihr seht ihn vor euch, euren Richard, meines Bruders Sohn, der aus dem Grab erstanden uns durch ein Wunder erhalten ist. Sättiget euch an seinem Anblick, seht mein herrliches Geschlecht in diesem einen wieder auferstehen. Ich bin eine glückliche Frau, ich bin nicht mehr kinderlos. Seht ihn recht an, betrachtet diese Bilder der Yorks an den Wänden, vergleicht die Züge. Es ist, als ob diese Gestalten heruntergestiegen wären und hier wandelten. Zu Warbeck, empfangt sie wohl, Prinz, das sind die Freunde eures Hauses, die für eure Rechte streiten wollen. Warbeck, meine Freunde, meine Muhme, Zeile fehlt. Herford, kommt, meine Söhne, kommt alle, kommt, er ist's, im Innern Eingeweide spricht es laut, er ist's, das sind König Edwards Züge, das ist das edle Antlitz meines Herrn, auch seiner Stimme Klang erkenn ich wieder, sich zu seinen Füßen werfend, o Richard, Richard, meines Königs Sohn, welches Glück meiner alten Tage, daß ich dieses erlebte. O, lasst mich diese Hand küssen, diese teure Hand. Warbeck, steht auf, my Lord, nicht hier ist euer Platz. Kommt an mein Herz, Empfanget mich in euren Armen, drückt mich an euer englisch biedres Herz, an eurer Liebe gluten, lasst meine Jugend wachsen. Er umarmt die Söhne Herefords als seine Brüder. Warbeck ist gerührt, dankbar, liebevoll, bescheiden, dabei aber edel und würdevoll, wie ein Fürst gegen seine Vasallen. Herford ergötzt sich an allen Äußerungen Warbecks, in allen findet er eine Ähnlichkeit mit Eduard, er erinnert sich einer Jugendgeschichte mit den yorkischen Brüdern und erzählt sie, die Freude und das Alter machen ihn geschwätzig. O redet, redet, wie entkamet ihr den blut'gen Mörderhänden? Wo verbarg euch rettend das Geschick, in anspruchloser Stille, die zarte Blume eurer Kindheit pflegend, um jetzt auf einmal in der rechten Stunde den vielwillkommenen herrlich zuzuführen? Margareta, bedenkt euch nicht, ihm zu willfahren, Herzog, gerecht ist's, was der edle Lord erbittet. Er ist es wert, Worte fehlen. Warbeck, lasst mich einen Schleier ziehen über das Vergangene. Margareta, wie, Herzog? Es ist eine falsche Scham, die euch zurückhält. Euer Unglück macht euch ehrwürdig. Herford, Zeile fehlt. Warbeck sucht sich von dieser Erzählung loszumachen. Verschont mich, teure Muhme. Margareta, es sei, ich will eurer Gefühle schonen, ich will euch diesen Schmerz ersparen. Wohl ist es schmerzlich, einen schweren Traum, Worte fehlen, wir wollen es statt eurer tun. Herford, o, Worte fehlen. Margareta, unselge Erinnerungen muß ich erneuern, Zeiten muß ich ins Gedächtnis rufen, worüber man zur Ehre unsers Hauses die Schatten wälzte einer ew'gen Nacht. Doch unser Unglück ist's, nicht unser Unrecht, daß wir den Fluch der Welt gezeugt, denn seines Hauses blut'ger Feind war Richard, sowie des ganzen menschlichen Geschlechts, und war ein Ungeheuer in unserer Familie, so hat sie auch treffliche Helden geboren, und, Worte fehlen, ich will meinen, Worte fehlen, nicht entschuldigen, er war mein Bruder, aber, Worte fehlen, Richard von Gloster stieg auf Englands Thron, des Bruders Söhne schloss der Tower ein, und ewig, Worte fehlen. Das ist die Wahrheit, und die Welt will wissen, dass Tyrell sich mit ihrem Blut befleckt. Ja, selbst die Städte zeigt man sich, doch Nacht und undurchdringliches Geheimnis deckt jenes furchtbare Ereignis zu, und spät nur hat die Zeit den Schleier gelüftet. Wahr ist's, der Mörder Tyrell ward geschickt, die Knaben zu ermorden, einen Machtbefehl von König Richard wies er auf. Der Prinz von Wales fiel durch seinen Dolch, den Bruder sollte gleiches Schicksal treffen. Doch sei's, daß das Gewissen jetzt des Mörders wach ward, sei's, daß des Kindes rührend Flehen das ehrne Herz im Busen ihm erschüttert, er führte einen ungewissen Streich und floh davon, ergrauend seiner Tat. Genug, der Prinz entrann dem Tod, der Wächter verbarg ihn, Worte fehlen. Der Prinz war damals in dem sechsten Jahr, und nichts ist ihm von jener dunkeln Zeit geblieben, als das Grauen vor einem Dolch, das nicht die Jahre überwinden konnten. Herford. O, das begreif ich. Margareta. Nur in dem tiefsten Staub der Niedrigkeit ließ sich ein solches Kleinod, Worte fehlen, verbergen. Der Prinz ward einem Bürger anvertraut und als sein Sohn erzogen, unbekannt sich selbst. Auch der sein pflegte, wußte nicht, daß er den Sohn des Königs auferzog. Denn wohlbedächtlich schwieg der Wärter, solange Richard blutig waltete. Doch jetzt, als dieser in der Schlacht vertilgt bei Bosworth und das Reich erledigt war, gedachte jener des ausgesetzten Kindes und macht sich auf mit froher Ungeduld, das anvertraute Pfand zurückzufordern. Doch in ein fremdes Land entschwunden war der Pflegevater mit dem Zöglinge und beider Spur verloren. Mächtig wuchs indes, Worte fehlen, den Edeln, Worte fehlen. Doch das yorkische Heldenblut, das in den Adern dunkel mächtig floß, durchbrach die engen Schranken seines Glücks. Es trieb ihn aus des Pflegevaters Haus, das Schwert nur fand er seines Strebens wert, und zu den Waffen griff der junge Held. Herford. Nicht in das Joch spannt man des Löwen Brut. Er verrichtete niedere Dienste am Hofe des englischen Königs, wo er hätte herrschen sollen. Er war unter den Jagdbedienten des Königs, fern von dem Gedanken, dass er im Hause seiner Väter sei. Aber ein Widerwille gegen die Person des Königs und die lancastrische Partei, den er sich nicht erklären konnte, trieb ihn bald hinweg. Er sah einen yorkischen Anhänger von den Lancastrischen misshandelt. Er schlug sich auf die Seite des Unterdrückten. Die Natur wirkte. Er tötete den Gegner und entfloh, nicht ahnend, daß er aus seinem eignen Reiche floh. Jetzt erduldete er im Ausland alles, was die Heimatlosigkeit, der Zustand der Weise, Bitteres hat. Herford unterbricht hier die Erzählung, Margareta fortfahrend. Unterdessen hatte die öffentliche Stimme in England das Geschlecht der York zurückgefordert. Der Brite sehnte sich nach seinem rechtmäßigen Beherrscher. Heinrichs verhaßte Regierung wird geschildert, Unterdrückung gegen die Yorks ausgeübt, tyrannische Behandlung seiner eigenen Gemahlin, Verheiratung der Prinzessin von Clarence, Einsperrung des Plantagenet. Die allgemeine Sehnsucht nach der yorkischen Herrschaft erregt den Wärter oder denjenigen, welchem er sterbend sein Geheimnis anvertraut. Erstes Gerücht von dem noch lebenden Richard, Anstalten, ihn zu finden, man forscht seinen Spuren nach. Der Wärter tut der Herzogin seinen Bericht, auffallende Wirkung der Ähnlichkeit Warbecks mit Richard leitet die Vermutung auf ihn. Hier berührt sich die Fabel mit der wahren Geschichte. Seine Zusammenkunft mit dem Wärter, der Worte fehlen. Er wird für denjenigen erkannt, welchen man dem Bürger übergeben. Er bekommt einen Anhang und rüstet Schiffe aus. Landung in England, Reise nach Portugal und Frankreich, wo er anerkannt wird. Zusammenkunft mit der Herzogin zu Brüssel. Sie ist anfangs ungläubig, wird aber zuletzt überzeugt. Wie kann sie überzeugt werden? Während seine erdichtete Geschichte von der Herzogin erzählt wird, beobachtet Warbeck die Prinzessin. Er muß mit etwas beschäftigt sein, um über dieses lügenhafte Spiel mit Anstand wegzukommen. Stanley protestiert noch einmal und geht ab, ohne Glauben zu finden. Richards edle Erklärung löscht den Eindruck seiner Worte aus. Vierter Auftritt. Nicht durch Worte, sagt Warbeck, durch Taten will ich euch meine Geburt beweisen. Was hilf es euch, Eduards Blut in mir zu finden, wenn nicht sein Geist, wenn nicht der königliche Sinn der Yorks mich beseelte? An meinen Taten sollt ihr Edwards Sohn erkennen. Ich will England erobern. Stellt mich an eure Spitze. Lasst die Kriegsmusik erschallen. Lasst mich auf Lancaster treffen im Gefechte. Dann sollt ihr erkennen, dass ich ein York bin. Hereford bemerkt, dass dies die ganze Sprache König Edward sei, erzählt einen Zug von ihm, kommt nach England, sagt er. Dort werdet ihr alles von den Taten eurer Väter erfüllt finden, alles wartet auf euch. Warbeck zeigt eine heftige Sehnsucht, in Tätigkeit zu kommen. Er strebt heiß nach der britannischen Insel hin. Sein Motiv ist zwar hauptsächlich die qualvolle Lage in Brüssel, aber diese Sehnsucht wird ihm für kriegerischen Mut und für einen fürstlich-yorkischen Trieb ausgelegt. Er wünscht sich nur Schiffe zur Überfahrt, nur ein kleines Heer zur Begleitung. Die Prinzessin, die bei dieser Szene gegenwärtig ist und einen tiefen Anteil daran zeigt, darf von Warbeck nicht unbemerkt gelassen werden. Es zeigt sich ein Rapport zwischen beiden. Erich macht sich mit der Prinzessin zu schaffen. Man erfährt, wer beide sind, ehe sie eine besondere Szene zusammen haben. Richard erinnert sich mit Rührung an seine vorige Unbekanntheit mit sich selbst und vergleicht jenen sorglosen Zustand mit seiner jetzigen Lage. Es ist eine schwere Prüfung und kein Glück, dass er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bedenken und es der Herzogin zu bedenken zu geben, ob er das blutige Kampfspiel unternehmen soll, welches den Frieden zweier Länder zerstört. Sie ermuntert ihn dazu, wie schwer ihr auch die Trennung von ihm werde und der Gedanke, ihn den Zufällen des Kriegs auszusetzen. Lebhafte Bezeugungen ihrer Zärtlichkeit. Jetzt spricht sie von dem zweifachen Anliegen ihres Herzens, die Restitution ihres Neffen und die Vermählung Adelaidens, welche nächstens mit dem Prinzen von Gotland soll gefeiert werden. »Ich bin ganz glücklich«, sagt die Herzogin, »ich sehe die beiden teuren Personen, den Herzog und meine Adelaide, auf dem Weg zum Glücke. Dieser edle Prinz, auf Erich zeigend, wird sie glücklich machen. Kurz, sie fasst diese beiden Angelegenheiten als ein gleich starkes Interesse zusammen. Dies sagt sie, ehe sie abgeht. Fünfter Auftritt. Erich und Adelaide. Erich. Wohl, eine treffliche Komödiantin ist die Muhme, das gesteh ich. Spielte sie nicht bis zur höchsten Täuschung ihre Rolle? Recht ernstlich, und natürlich flossen ihr die Tränen. Adelaide. Ihre Rolle. Erich. Als ob er sie jetzt erst bemerkte. Und auch ihr, Prinzessin, seid noch ganz bewegt. Was seh ich? Und eure schönen Augen ganz in Tränen? Ist's möglich? Sogar nahe ging sie euch, die Herz zerbrechend, klägliche Geschichte? Adelaide. Ihr seid der Einzige, den sie nicht rührt. Rühmt euch, dass euch ein dreifach Erz die Brust verwahrt vor jedem menschlichen Gefühl. Erich. Mich rühren? Solch ein Gaukelspiel! Denkt ihr, ich sei so leicht zu täuschen als die Welt? Ich soll an diesen aufgehaschten Jörg das Geschöpf und Machwerk eurer Muhme glauben? Belustigt hat mich dieses Spiel. Ich mag's wohl leiden, dass die Welt verworren wird, dass jenem überweisen Lancaster, den sie den Salomo des Nordens nennen, so schlimme Händel zubereitet werden. Die Bosheit freut mich des verruchten Plans, den ein verschmitzter Weiberkopf ersonnen, doch meinen Scharfsinn wolle man nicht täuschen. Durchschaut hab ich mit einem einzigen Blick die Maske, und entschieden bin ich nun. Adelaide. Unglücklicher Plantagenet. Erich. Ich habe mir die eigne Lust gemacht, ihn zu, Worte fehlen, und ins Aug zu fassen, weil ich gerade müßig war. Auch die Muhme hab ich, Worte fehlen, und Blicke hab ich ertappt, die zwischen ihm und ihr bedeutungsvoll gewechselt wurden. Er ein Fürst? Ich muß auch wissen, wie ein Fürst sich darstellt. Würde weiß er sich zu geben, doch die Natur, das Unbewusste fehlt, die glücklich blinde Sicherheit. Man muß ein Fürst geboren sein, um es zu scheinen. Adelaide. Wer leugnet, daß der Herzog neu noch ist in seinem Stand? War er darin erzogen? Ein Jahr ist's kaum, daß er sich selbst gefunden. Erich. Was man geboren ist, das lernt sich schnell, nicht die Gewandtheit ist's, die ich an ihm vermisse. Nein, er stellt sich leidlich dar, doch die Verlegenheit spür ich ihm an, die leise Furcht, man zweifle an seinem Stand, und dies ist mir ein Pfand, daß er ihn lügt. Adelaide. Wem hat die Natur den Fürsten auf das Antlitz geschrieben, wenn auf deiner Stirne nicht das hohe Zeichen leuchtet? Nicht vermochte das Mißgeschick, das dich im Staub gewälzt, den angestammten Adel zu verlöschen. Nicht der Palast ist's und, Worte fehlen, wo, Worte fehlen, nur unter Menschen lernt sich Menschlichkeit. O danke dem Geschick, das rau und streng, das dich beraubte, um dich reich zu schmücken. Die wahrhaft Armen sind die Glücklichen, die ein, Worte fehlen. Erich, sagt's nur heraus, dass wir euch nicht gefallen. Adelaide. Das wisst ihr, und ihr werbt um meine Hand. Erich. Ich bin euch nicht empfindsam, Worte fehlen. Erlaubt mir, Mümchen, es zu sagen. Ich brauch es nicht zu sein. Ich brauche mich nicht interessant zu machen, denn ich bin's. Der Bettler muß gefallen, der Betrüger muß rühren, doch der Fürst steht auf sich selbst. Adelaide. Zeile fehlt. Erich. Ich hab es wohl bemerkt, daß er euch liebt. Ja, ja, das hab ich. Seht, wie ihr errötet, daß er im Stillen sich um euch verzehrt, aus seiner Rolle kommt in eurer Nähe. Ich könnt es übel nehmen, doch das ist ein niederträchtig bürgerlich Gefühl, das ich verachte. Worte fehlen. daß ich euch darum noch besonders liebe, weil dieser York sich um euch quält, so bin ich. Er liebt euch, aber ich werd euch besitzen, das ist die Sache, im Besitze liegt's, und eine süße Lust gewährt es mir, Worte fehlen. Adelaide, o Schicksal, was bereitest du mir zu? Erich, nicht wahr, ihr seid jetzt bitterbös auf mich, und eure Blicke möchten mich durchbohren. Gesteht's, ihr hasst mich, Mühmchen, recht von Herzen. Besänftigt euch, es war so böse nicht gemeint, die kleine Rache wollt ich nur für eure scharfe Stachelzunge nehmen. Kommt, gebt mir eure schöne Hand, lasst uns der Tante folgen. Wie? Ihr zürnt im Ernst? Wie? Ihr seid ernstlich böse? Werdet gut, nicht doch. Schickt euch darein, so gut ihr könnt. Ihr müsst doch Herzogin von Gotland werden. Ihr müsst. Die Tante will's, ich will's. Die Welt ist unterrichtet und es muss geschehen. Geht ab. Sechster Auftritt. Adelaide allein. Ist's wahr, was der Verhaßte sagte? Hat er recht gesehen? Richard, liebst du mich? Ja, ja, du liebst mich, wir verstehen uns. Dein Auge sprach, nicht konnte meines schweigen. Doch weh uns, weh, verwahren müssen wir im tiefsten Busen, was wir liebend fühlen, denn andere Bande sollst du schließen. Ich soll diesem Rohen aufgeopfert werden. Ein fremder Wille waltet über uns, nicht darf das Herz sich freudig selbst verschenken. O hart ist unser Schicksal, teurer York, und ach, es ist sich leider so verwandt, denn beide sind wir elternlose Kinder in die Macht gegeben einer herrischen Verwandtin, die uns liebend unterdrückt. Ich kenne sie, sie fordert Sklavendienst, nie fühlte sie der Mutter zarte Triebe, nicht, Worte fehlen, als ihren Neffen liebt sie dich, mit heftiger Inbrunst, den Neugefundenen umfassend. Doch eben darum müssen wir erzittern, denn ihre Liebe ist gebieterisch und heftig, eifert sie auf ihre Rechte und fördern wird sie nie, was sie nicht schuf. Wohl hat er recht gesehen, der Verhaßte, dich zwingt und engt das Aug der Herzogin, und deine schöne Seele ist nicht frei in ihrer Nähe. Zittre ich doch wie du, und unsere Blicke beben einverstanden, wie scheue Tauben vor des Geiers, Worte fehlen. O hartes Los der Weisen, die aus der Liebe Armen in die Welt, die kalte, feindliche, hinausgestoßen, der fremden Großmut übergeben sind. Schwer lastet auf der freien, edlen Brust die Wohltat, die das stolze Mitleid schenkt, die Liebe nur versteht es, schön zu geben. Und wo die Furcht es, Worte fehlen, niederdrückt, da wagt das Herz nicht freudig aufzustreben. Die kalte Großmut hat kein inneres Leben. O Richard, warum mußten wir uns auch hier an dem stolzen Fürstenhofe finden? Dir selbst verborgen gingst du durch die Welt mit harmlos glücklicher Unwissenheit, dich in dem, Worte fehlen, Menschenstrom verlierend. Frei warst du wie der Vogel in den Lüften, du hattest keinen Namen, doch dein Herz war dein. Jetzt bist du angefesselt, angeschmiedet mit ehernem Kettenring an deinen Stand. Worte fehlen. Denn geboren du fandest dich und hast dich selbst verloren. O, warum musstest du deinen Stand erfahren? O, hätten wir uns ewig unbekannt dort unter einem niedern Dach getroffen, da hätten unsere Herzen uns vereint, den Glanz der Größe hätten wir entbehrt in sel'ger Blindheit und das Glück gefunden. Doch warum schält ich das Geschick? Dort in der Dunkelheit hätte ich dich nie gefunden. Gepriesen sei mir des Geschickes Gunst, dass dich dir selber, das den verlornen Namen dir wiedergab, dich an das Licht der Welt herführzog. Es führt uns ja zusammen.